We continue with our message. A message on revelation. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, the kingdom of Christ Jesus is a kingdom of revelation. Erinnert euch daran, dass das Königreich von Jesus Christus ein Königreich der Offenbarung ist. Until he reveals something to you, what you have or what you know is just information. Erst wenn er dir etwas offenbart, sonst ist das, was du hast, einfach nur Information. Until the Holy Ghost reveals things to you. Erst wenn der Heilige Geist die Dinge offenbart. Whatever you know is just information. Was immer du weißt, ist nur Information, nicht Offenbarung. Praise the Lord. It is a revelation to know the kingdom of heaven. Es ist eine Offenbarung, das Königreich des Himmels zu kennen. It is a revelation to know everything in the kingdom of heaven. Es ist eine Offenbarung, alles im Königreich zu kennen. Everything must be done under His grace. Alles muss durch seine Gnade passieren. And not under law. Und nicht unter dem Gesetz. Under law me, under commandment. Ten unter dem Gesetz, dort unter den 10 Geboten. Praise the Lord. You don't have any business to do with Ten Commandments. Du hast nichts zu tun mit den 10 Geboten. Amen. You don't have anything to do with it any longer. Du hast nichts mehr damit zu tun. It was the old law. Es war das alte Gesetz. We now have the new law. Wir haben jetzt das neue Gesetz. That is Christ Jesus alone. Dass Christus Jesus alleine ist. The new law freed us from the old law. Das neue Gesetz hat uns frei gemacht von dem alten Gesetz. You must believe the new law. Aber wir müssen an das neue Gesetz glauben. That is Christ Jesus alone. Dass Christus Jesus ist, allein. Amen. Amen. Romans 8. Let's go to Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, just verse 1 and 2. 1 und 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. We do not walk after the flesh, but after the Spirit. Man nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. It means we depend on the finished work of Christ. Das heißt, wir verlassen uns auf das fertige Werk von Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. It means we don't have anything to do with anything. Wir haben nichts mehr damit zu tun. It's all about Christ. Es geht uns nur noch um Christus. Amen. Mm. You can see that freedom. Ihr seht diese Freiheit. And that's why when nothing is working, it's all about Christ. If anything is working, according to what the word called working, it's all about Christ. Wenn nichts klappt, geht es nur um Jesus Christus. Wenn alles klappt gemäß der Welt, geht es auch nur um Jesus Christus. Verse 2, for the law of the Spirit of Christ of life in Christ Jesus have made me free. He said, we are free. The laws of Christ Jesus free us from the laws of Moses, from the Ten Commandments. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't have anything to do with Ten Commandments. Wir haben nichts zu tun mit den Ten Geboten. Are you getting it? Mm-hmm. And that is why sin is singular. Deswegen ist Sünde auch singular. Are you getting it? That is why sin is not about you lie, you steal, you kill, you destroy. It's about you are not believing the finished work of Christ. Deswegen geht es in der Sünde nicht über das Stehlen oder das Klauen, sondern es geht um nicht an das fertige Werk von Jesus Christus glauben, nicht daran festhalten. That's John 16. Das ist Johannes 16. Amen. Mm-hmm. The finished work of Christ. Das fertige Werk von Christus. You must believe it. Du musst es glauben. Jesus came to fulfill the law for us. Jesus kam, um das Gesetz für uns zu erfüllen. But we don't have any business with the law any longer. Und wir keine Sache mehr, gemeinsame Sache mehr haben mit dem Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. But the Christians have a lot to do with the Aber law Christen, today. Die haben viel mit dem Gesetz zu tun. For them it's all about the law. Für sie geht es nur um das Gesetz. Yeah, they are saying, Jesus, you did nothing for us. Sie sagen, Jesus, du hast nichts für uns getan. They accept you. Wir akzeptieren dich nicht. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Amen. Mm. We can fulfill the law by ourselves. Wir können selbst erfüllen das Gesetz. Amen. Mm. We thank him that he came to fulfill the laws for us. Wir danken ihm, dass er die Gesetze für uns erfüllt hat. In Matthew 5, verse 17. Matthäus 5, Vers 17. He said, think not that I am come to destroy the law. Praise the Lord. Da sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz zu zerstören. Or the prophets. Und die Propheten. I am not come to destroy, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Because no one can fulfill it. Denn niemand kann es erfüllen. Amen. No man can fulfill the laws of God. Niemand kann die Gesetze Gottes erfüllen. Moses' law, they are the laws of God. Das Gesetz von Moses ist Gesetz Gottes. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. The only law that can lift something, that's the laws of Christ, that can lift the laws of God, is the laws of Christ. Das Einzige, was das Gesetz Gottes sozusagen erfüllen kann, that can lift it, oder erheben it's kann, like a plane, you know, for plane to fly, it needs another law to be able to come, to you know, to take off and fly. Another law. Es braucht ein anderes Gesetz, um das alte Gesetz zu erhöhen. Praise the Lord. Halleluja. No one. That laws of Christ. Lieber ein Flugzeug. It's a supernatural law. Ein Flugzeug kann fliegen, weil ein Gesetz das andere Gesetz sozusagen ablöst und deswegen kann es dann schweben. Are you getting it? Nothing can hang up. Weil nichts kann physikalisch it takes another power. In der Luft hängen, sondern es braucht eine andere Kraft, die dann einsetzt. The laws of Moses is powerful. Die Gesetze von Moses sind kraftvoll. It takes another powerful law to fulfill it. Es braucht ein anderes kraftvolles Gesetz, um and es no zu erfüllen. One could fulfill it. Niemand konnte es erfüllen. Jesus came to fulfill Jesus it for kam, us. Um es zu erfüllen für uns. Amen. Amen. Amen. And that's why it's no longer about what they call sin. Deswegen geht es nicht mehr um das, was die Sünde nennen. Except what Christ calls sin. Sondern das, was Christus Sünde nennt. Praise the Lord. Amen. Amen. Everything must be done under Christ's grace and not under Moses' law. Alles muss unter der Gnade von Christus Jesus passieren und nicht unter dem Gesetz von Mose. It means you must believe is Christ doing whatever you are doing in you and through you. Das heißt, du musst glauben, dass es Christus ist, der was auch immer in dir und durch dich hindurch tut. You must believe you are here, but not of here. Du musst glauben, dass du hier bist, aber nicht von hier bist. You must believe that he is the doer of everything. Du musst glauben, dass er der Macher von allem ist. Amen. Amen. It means Christ must be the doer. Das Christus muss der Macher of everything von allem in us and through in us. Uns und durch uns. Amen. Amen. To be a Christian, you don't need Christ. Um ein Christ zu sein, brauchst du Christus nicht. You don't need Christ to be a Christian. Du brauchst Christus nicht, um ein Christ zu sein. But you need Christ to be a citizen of the kingdom of heaven. Aber du brauchst Christus, um ein Bürger des Himmels zu sein. Amen. You don't need Christ to have any religion. Du brauchst Christus nicht, um eine Religion zu haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. No man can believe him without him. Niemand kann ihm glauben ohne ihn. Takes him to believe him. Es braucht ihn, um an ihn zu glauben. Does it take Christ to believe Christianity, to believe their message? Es braucht nicht Christus, um just look at their message. Zu glauben. Amen. Botschaft. Amen. Amen. Let's go to John 6. Johannes 6. Praise the Lord. Halleluja. John 6, 44 and 65. Johannes 6, 44. He said, no man can come to me except the Father which has sent me draw him. Remember, once he's talking about his Father, he's talking about the Holy Spirit. Wenn er über den Vater spricht, spricht er auch über den Heiligen Geist. Are you getting it? And I will raise him up at the last day. Verse 65. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Without the power of the Holy Spirit, you can never choose Christ. Ohne Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich niemals für Jesus Christus entscheiden. I'm not saying you cannot choose religion. Ich sage nicht, dass du nicht Religion entscheiden. I'm not saying you cannot be a Christian. Oder kein Christ sein kannst. But you can never be a citizen of the kingdom of heaven. Aber du kannst niemals ein Bürger des Himmels sein. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why everything of Christ Jesus are unconditional. Alles von Jesus Christus ist bedingungslos. Is somebody getting it? Because you cannot believe him without him. Denn du kannst ihn nicht glauben ohne ihn. He is the one believing himself through you. Er ist derjenige, der sich selbst glaubt durch dich. Are you getting it? In you and through you. In dir und durch dich. Without him you cannot. He said, without me you can do nothing. Ohne ihn kannst du nichts tun. You cannot believe me without me. Du kannst ihn nicht glauben ohne ihn. Is somebody getting it? Praise the Lord. Everything of Christ are without you. Alles von Christus ist ohne dich. Are you getting it? Amen. Amen. Law means you. Gesetz bedeutet aber wieder du. Amen. Amen. Grace means Christ himself. Gnade bedeutet Christus selbst. Amen. Amen. Amen. Law means you, and you means Satan. Gesetz bedeutet du, und du bedeutet Satan. Are you getting it? No man can believe him without him. Niemand kann ihm glauben ohne ihn. I'm not talking about religion. Ich meine nicht Religion. You don't need religion. You don't. Sorry. You don't need Christ to believe religion. Du brauchst Christus, um an Religion zu glauben, to believe zu akzeptieren. To submit to religion. Um dich der Religion hinzugeben. To depend on religion. Um dich auf Religion zu verlassen. But to depend on Christ. Aber um dich auf Christus zu verlassen. You need the power of the Holy Ghost. Dafür brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Because you are going to believe and depend on what does not make sense. Du wirst glauben und auf dich auf etwas verlassen, was keinen Sinn ergibt. What your five senses will tell you is foolish. Was deine fünf Sinne dir sagen, wird doof sein. Praise the Lord. Halleluja. In Galatians 2, verse 21. Let's go there, please. Galatians 2, 21. Praise the Lord. Yeah. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. If it is so, if I am the doer, wenn ich der Macher bin, then he died in vain. Ist er vergeblich gestorben. I don't need him if I can do it. Ich brauche ihn nicht, wenn ich es selbst tun kann. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If our belief in him and our acting on his word, so also our prayer. Wenn unser Glauben, wenn unser auf sein Wort nach sein Wort halten, wenn auch unser Gebet. And our thanksgiving. Danksagung. If they come by the law. Wenn das alles durch das Gesetz kommt. Then Christ died in vain. Christus vergeblich gestorben. If we can do that without him, then what is the need of his coming here to die? Ohne ihn tun können, was hat es dann gekommen, für uns zu sterben? Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. Again, by law. Means by you. Heißt durch dich. Amen. And that is why in Proverbs 21, so in let's go 20. There. Verse 27. Sprüche 21, Vers 27. He said, the sacrifice of the wicked is abomination. Are you getting it? The sacrifice, their fasting and prayer is an abomination unto him. Ist für Gott ein Greuel. Are you getting it? If you are, Whatever you are doing, if it is not under grace, it's an abomination. If it is not Christ that is the doer, it's an abomination unto him. Wenn es nicht Christus ist, der es tut, dann ist es für ihn ein Greuel. Is somebody getting it? The sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? Amen. Zumal wenn man es in Bosheit darbringt. Praise the Lord. Amen. So also is Proverbs 15. Is there? Auch in Sprüche 15 lesen wir das. Verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. But the prayer of the upright is his delight, because it's based on that his grace. Are you getting it? You can see praying without the finished work of Christ is an abomination unto him. Zu beten ohne das fertige Werk von Jesus Christus ist ein Greuel. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. Amen. Praying under law is an abomination unto him. Gesetz zu beten ist ein Greuel für ihn. I hope somebody is getting it. Your sacrifice. Amen. Whatever your sacrifice is, even you're coming here, if it is not based on his finished work, it's an abomination unto him. Was immer diese Opfergabe ist, selbst wenn es auch nur dieses hier hinkommen ist, zur Gemeinde kommen ist, wenn es nicht von Christus ist, dann ist es ein Greuel. You're calling his name. Seinen Namen nennen. Praise the Lord. Halleluja. If it is not based on his finished work, wenn es nicht auf sein it's an abomination basiert, unto him. Es ist ein Greuel für ihn. No matter the result or the report you have. Was immer das Ergebnis ist davon. And that's why I call them workers of iniquity. So nennt er sie Übeltäter. Remember. Praise the Lord. Amen. If our relationship and fellowship with him come by law, then Christ died in vain. Unsere Gemeinschaft und Einzel mit ihm durch das Gesetz gekommen ist, dann ist Christus vergeblich gestorben. Is somebody getting it? Our relationship and our fellowship with him must be based on his finished work. Unsere Gemeinschaft mit ihm muss ganz auf der Gnade basieren. Praise the Lord. No one can work Christ's work for Christ. Niemand kann das Werk von Christus für Christus arbeiten. Are you getting it? No one can do his job. Niemand kann sein Werk vollbringen. Amen. You know the book of James. Let's go there. The book of James. Jakobus. James 2. Jakobus 2. From verse 14. 14. Praise the Lord. Hallelujah. What doth it profit, my brethren? Though a man say he had faith, I had not works. Can faith save him? He's not talking about the work of law, but the work of grace. Das, the work based on that is Werk grace. Des Gesetzes und das Werk der Gnade, das Werk, was vollkommen auf seiner Gnade basiert. Is somebody Amen. Getting it? It means the work that he's the one working that work. Das Werk, wo and not you working that work. Der das Werk vollbringt, nicht du dieses Werk vollbringst. Amen. Is somebody getting it? Yeah. If a brother or a sister be naked, verse 15. Okay. I'm coming short. Yeah. If a brother or a sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled. Notwithstanding, he gave them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Remember 1 Corinthians 13. If you give your body to be burned, it profits you nothing. He's not telling you to feed them. He is the one to feed them. Is somebody getting it? He must be the one feeding them, not you. That glory, no one can share it with him. It belongs to him alone. Is somebody getting it? That thank you belong to him alone. Ganz alleine ihm. And not to any man. Keinem Menschen. Amen. You can see people today, religion. Ihr seht Leute heutzutage, they want to feed the poor. Sie wollen die Armen sättigen. They are the one feeding. Aber sie sind diejenigen, die sättigen. It is an abomination unto Christ. Ein Greuel für Christus. Praise the Lord. Halleluja. He never created Adam to depend, that Adam depend on himself. Er hat Adam nicht erschaffen, um sich auf sich selbst zu verlassen. He created Adam so that Adam would depend on him. Adam wurde erschaffen, damit Adam sich auf Gott verlässt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. No one can work his work for him. Niemand kann sein possible. Werk für ihn vollbringen. Es ist unmöglich. Once you are not working his work, you are against him. Sobald du sein Werk vollbringst, arbeitest du gegen ihn. Once you are not working his work, you are fighting him. Wenn du sein Werk versuchst zu vollbringen, bekämpfst du ihn. Say, without me, you can do nothing. Ohne ihn kann wir nichts tun. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 17. 15. Even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. Not the work of law, but the work of Christ. That Christ is the doer of that work. The work that is based on his grace. Amen. On his finished work. Amen. Amen. Yea, a man say that have faith, and have, and I have worked. Show me your faith without your works, and I will show thee my faith by my works. I will show you how I depend on Christ. Ich will dir zeigen, wie ich mich auf Christus Jesus verlasse. Praise the Lord. My work is depending on him. Denn on his finished Werk job. Auf das fertige Werk mich zu verlassen. Is somebody getting it? Amen. My work is not feeding the poor. Mein Werk ist nicht, die Armen zu füttern. Is somebody getting it? That is his work. Das ist seine Arbeit. My work is depending on him. Meine Arbeit ist, sich auf ihn zu verlassen. Are you getting it? Praise the Lord. Again, without him, I cannot depend on him. Denn ohne ihn kann ich mich auch nicht auf ihn verlassen. Amen. Verse 19. 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. But we thou know, O vain man, that faith without works is dead. Verse 21. Was not Abraham, our father, justified by works? The work of Abraham, even then, was based on grace. Das Werk von Abraham war selbst da, basierend auf Gnade. He did not say he will provide himself a lamb. Er hat nicht gesagt, er wird für sich he said the Lord will provide himself. That is grace. Er wird für sich selbst ein Lamm darbringen oder zur Verfügung stellen, sondern der Herr wird für sich selbst ein Lamm zur Verfügung stellen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Abraham's work was not coming from Abraham. Without Abraham, without the Lord, Abraham can never believe the only true God. Kam nicht von Abraham. Ohne den Herrn hätte Abraham nicht auf den einzig wahrhaftigen Gott vertrauen können, glauben können. Is somebody getting it? Hallelujah. Amen. Verse 21 again. 21. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? See thou how faith wrought with his work. And by works was faith made perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Not the work of law, but the work Werk of grace. Das Werk der Gnade. Are you getting it? Amen. It's not going out to preach without you believing that he's the one preaching. Es ist nicht rausgehen und predigen, ohne zu glauben, dass er derjenige ist, der durch predigt. Are you getting it? And that's why baptism of the Holy Spirit is very powerful. Since die Taufe des Heiligen Geistes sehr wichtig. You remember when some people went to go and be preaching, where Paul asked them, have you received the power of the Holy Ghost? Erinnert euch, als in Apostelgeschichte einige Leute rausgegangen sind zu predigen und Paulus die Leute gefragt hat, Habt ihr denn schon die Taufe des Heiligen Geistes überhaupt empfangen, um zu predigen? Because you are not to preach with the natural mind. Denn du sollst nicht mit dem natürlichen Verstand predigen. Is somebody getting it? Amen. Yes, then have you received the Holy Ghost since you believe? Are you getting it? Because it's the Holy Ghost that is to do that job. They are preaching in you and through you. That is spreading in dir und durch dich hindurch tun muss. That's how you can free people nur so kann es Menschen frei and bring people to Christ. Und Leute zu Christus bringen. Are you getting it? If you are the one preaching, you Wenn preach from bist, here to Sokoto, it can never work. Dann prägst du von hier bis keine Ahnung wo, aber es funktioniert nicht. What is coming out from you is just information. Was aus dir herauskommt, ist Revelation. Information und nicht Offenbarung. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22. 22. It says, seest thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect. What kind of work? Gottes Werk. Which is based on his grace. Was auf seiner Gnade on his finished work. Auf sein fertiges Werk. And not work done by you. Und nicht Werke, die von dir vollbracht werden. Are you getting it? And not work that you are working. Nicht Werke, die du. You cannot save anyone. Denn du kannst niemanden retten. He is the Savior. Er ist der Retter. Amen. Is somebody getting ja. it? Verse 23. 23. And the scripture was fulfilled. We said Abraham believed God. And it was imputed unto him. For righteousness. He depended on the Lord. Er hat sich auf den Herrn verlassen. Yeah. Are you getting it? Mm. He said the Lord will provide himself a lamb. Der Herr wird für sich selbst sorgen. He is the provider. Everything is based on him. Alles I'm just here. I'm just here. I'm just here. I'm here, but not here. Ich bin einfach hier. Is somebody getting it? He is the doer. He will provide himself. Er versorgt für sich selbst. I know he will provide me. Und er wird mich für mich versorgen. Everything is based on him. Alles Amen. Basiert auf ihn. Amen. Amen. And he was called the friend of God. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Believing, depending on his finished work, that is how we are his friend today. Sich auf das fertige Werk verlassen, so sind wir seine Freunde heute. Verse 24. 24. You see then how that by work a man is justified and not by faith only. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. By the work of grace. Durch das Werk der Gnade. And not the work of law. Durch das Werk des Gesetzes. Somebody getting it. Mm. You can see they're preaching. Siehst, wie sie predigen. You see them doing not going to help people. Wie sie Menschen helfen. Who is help? Who is the helper? Aber wer ist der Helfer? It's only the Holy Ghost that is the helper. Es ist nur der Heilige not der you. Helfer. Es ist nicht du. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 25. 25. Likewise also, was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without what kind of work? The kind of work that is based on his finished work is a dead faith. Mm. Praise the Lord. Gottes Werk, was auf die Gesetze basiert, was auf den Glauben basiert, ist ein toter Glaube. Amen. Glaube, der nicht auf das fertige Werk Gottes basiert, ist ein toter Glaube. Exactly, thank you. You know, faith that is not based on his finished work. It's Glaube, a dead faith. Der sich nicht auf das fertige Werk verlässt, basiert, ist tot. You can't be going to church. Du kannst zur Kirche sleeping in the church. In der Kirche übernachten. But is it all about his finished work? Aber geht es dir nur um das fertige Werk? Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Is it all about his grace? Geht es dir nur um seine Gnade? Is he the doer? Ist er der Macher? Or you are the one working for him? Oder bist du derjenige, der für ihn arbeitet? Without him, you cannot work for him. Ohne ihn kannst du nicht für ihn arbeiten. Amen. Amen. You must be aware that he is the one working. Du musst bewusst sein, dass er derjenige, der für dich arbeitet and und durch you. Dich arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. That's how. That's where the spirit of pride can never come in. Dann kann auch dieser Geist von Stolz nie reinkommen. Is somebody getting it? Yes. Because I'm not the one doing it. Denn ich bin nicht derjenige, der es That's tut. How you, that pride can never come in. Kann dieser Stolz nie reinkommen. If you see him as the doer, you can never that spirit of pride can never attack you. Wenn du ihn als den Macher siehst, kann dieser Stolzgeist dich niemals angreifen. Yeah. Until you see yourself as the doer, that spirit of pride of self can never come. Dieser Geist kann niemals kommen, wenn du dich nicht selbst als Macher. That's why you learn to see him. Deswegen lernst du ihn allein that zu sehen. That is the door of everything. Er der Macher ist von allem. You are just a vessel for him. Du bist nur ein Gefäß für ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. His resurrection is his finished work. Seine Auferstehung ist ein fertiges Werk. Amen. His resurrection Seine Auferstehung is his finished work. Ist ein fertiges Werk. Let us depend on his finished work. Wir sollten uns auf sein fertiges Werk verlassen. Amen. Amen. That's how everything works. So funktioniert alles. That's how we cannot continue to live in expectation. Und so leben wir auch nicht weiterhin in Erwartung. In hope. In Hoffnung. Are you getting it? In hope. In Hoffnung. It's going to come, it's going to come. Er wird kommen, er wird we already have it. Wir haben alles schon. Wir haben Amen. Schon. Amen. It is finished. Es ist vollbracht. Praise the Lord. Halleluja. It is finished and it's going to finish are two different things. Es ist vollbracht und es wird vollbracht werden. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Amen. Amen. If you believe it is finished, then it is finished. Glaubst, if it's going to finish, when is it going to finish? Wenn es vollbracht ist, ist es vollbracht. Aber wenn es vollbracht werden wird, wann wird es denn vollbracht? Are you getting it? Is he looking at you so that he can finish it? Oh, are you getting it? You start seeing what you can do so that it will not finish. Bist du dann sozusagen dieser Maßstab, dieses Fertigwerden? Schaut er auf dich, um es fertig zu machen? Oder du fährst anfangen, auf dich zu schauen? Are you getting it? Yeah. How to see Christ alone? Wie wir Christus allein sehen. By believing and depending on his finished work. Indem wir glauben an sein fertiges Werk. That's how Satan can never come and tempt you. So kann der Satan niemals kommen, um dich zu versuchen. With expectation. Mit Erwartung. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let's go to 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Verse 17. 10. Praise the Lord. Halleluja. Let me see. And if Christ be not raised, your faith is vain. There's no grace without his resurrection. Ohne seine Auferstehung. Are you getting it? You are yet in your sin. Seid ihr immer noch in eurer Sünde? Is somebody getting it? If Christ did not raise, our preaching is in vain. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unser Predigen vergeblich. Our relationship with him is in vain. Unsere Beziehung mit ihm ist vergeblich. Again, the sacrifice, anything we do. Alles, was wir tun, das Opfer. Are you getting it? We are the doer, not him. Wir sind dann die Macher und nicht er. Again, the sacrifice of the wicked. Das is an abomination unto him. Die Opfergabe der Gottlosen, danke. Der Opfergabe der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn. Allow him to be the doer. Lass zu, dass er der Macher ist. Amen. Amen. How do you allow him to be the doer? Remember his finished work. Lass zu, dass er der Macher ist. Erinnere dich an sein fertiges Werk. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That's why John 16 is very important. Deswegen ist Johannes 16 sehr wichtig. He said, in the world you will have tribulation. In der Welt wirst du Bedrängnis haben. But be of good cheer, I've finished the work. Aber seid getrost, ich habe die Welt Amen. Überwunden. Depend on my finished work. Verlasse dich auf mein fertiges Werk. That's how you have victory. So hast du Erfolg. Is somebody getting me? And that's how the Holy Ghost can do his job. Und so kann der Heilige Geist sein Werk vollbringen. That's what takes Satan away from you. And you know, Satan will run. Das wird den Satan fliehen lassen. Er wird verschwinden. Until you see his finished work, Satan will still be there. Erst wenn du sein fertiges Werk siehst, dann wird der Satan erst fliehen können. Amen. See, Jesus cannot drive Satan. Jesus zu sehen, wird den Satan nicht fliehen lassen. Until you see his finished job. Erst wenn du sein fertiges Werk siehst, das wird den Satan fliehen lassen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why when you pray the prayer of salvation, das Errettungsgebet, Satan is not threatened. Ist der Satan nicht bedroht davon. Amen. If you are singing praises, he is not threatened. Das bedroht ihn auch nicht. If you are praying, there is no threat. Wenn du betest, ist da auch keine Gefahr für ihn, eine Bedrohung für ihn. But be rooted in his finished work. Aber sei verwurzelt in das fertige Werk von Jesus Christus. That's why Matthew 5 is so important. Deswegen also ist Matthäus 5 so wichtig. Yeah, he said, agree with your adversary while you are on the way. Wo er sagt, wir sollen, you remember that. Wir sollen mit unserem Ankläger uns einigen, dass wir wirklich den Herrn allein brauchen. Are you getting it? Agree with him when you are on the way. That without Christ you are nothing. Ohne Christus bist du wirklich. Without his finished job. Ohne sein fertiges Werk. Remind Satan of his finished job. Erinnere den finished Satan an das fertige Werk von Jesus Christus, was den Satan fertig macht. Is somebody getting it? It is his finished work that finished Satan. Es ist das fertige Werk, was den Satan fertig gemacht hat. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, if he is not the doer of everything in us, we are against him. Dann sind wir gegen ihn. Amen. We are telling him. Wir sagen ihm. We don't need him. Wir brauchen dich nicht. Or he is not enough for us. Oder er genügt uns nicht. In Galatians 2:20 again. 2:20. He said, "I no longer do anything without Christ." You know that. Let's go there again. I no longer do anything without Christ. Ich tue nun nichts mehr ohne Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. I am still here, though I am crucified with him. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich bin gekreuzigt, aber dennoch hier. To be crucified means all about Christ Jesus. Gekreuzigt zu sein heißt, es geht nur noch um Jesus you Christus. See him alone. Du siehst ihn allein. You see his finished work. Du siehst sein fertiges Werk. Are you getting it? Amen. I am crucified with Christ. Nevertheless, I am still here on earth. Ich bin gekreuzigt mit Christus, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch hier auf der Erde. Yet not I, aber nicht but ich, he. Sondern er lebt. Are you getting it? Amen. But Christ liveth in me. I'm no longer a natural man. Ich bin kein natürlicher Mensch mehr. He is the one that is everything. Er ist derjenige, der jetzt alles. That he is everything. I'm going, I'm eating, I'm drinking, I'm sleeping, just him alone. Ich gehe raus, ich gehe rein, ich schlafe, ich stehe auf, ich esse, ich trinke. Er allein ist es. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, Amen. Who loved me and gave himself for me. Amen. That is the life I now live. Das ist das Leben, was ich jetzt führe. That is my life now. Das ist mein Leben jetzt. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. He said, I no longer do anything without Christ. Ich tue nichts mehr ohne Christus Jesus. I can no longer do anything without him. Ich kann nichts mehr machen ohne ihn. Remember John 15, verse 5. Johannes 15, Vers 5. Without him, I can do nothing. Ohne ihn kann ich nichts tun. Amen. Halleluja. To eat and drink, I need Essen him. Essen und trinken, ich brauche ihn dafür. To think at all, I just Zu need denken, him. Brauche ich ihn. Is somebody getting yes. it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. And I live for him. Ich lebe nun für ihn. A living sacrifice. Ich lebe in diesem Opfer. Praise the Ein Lord. Ein lebendiges Opfer. Amen. Amen. If we truly believe, wenn wir wahrhaftig glauben, I remember, und uns erinnern, and rooted und verwurzelt in his finished work, in sein fertiges Werk, we never doubt our prayer. Werden wir unsere Gebete niemals anzweifeln. We will never doubt our prayer. Wir werden unsere Gebete niemals anzweifeln. The actual report or result doesn't even matter. Und der eigentliche Bericht, das eigentliche Ergebnis ist egal. Is somebody getting it? Praise the Lord. Ja. Depending on his finished work. Und auf das fertige Werk verlassen. It's how we look unto heaven. So schauen wir in den Himmel. Is somebody getting it? It's not just looking at the sky. Nicht einfach nur, indem wir there's nothing in the sky. In den Himmel schauen. Some people they just do like this. Some people do like this. Einige schauen in den Himmel, einige machen das Kreuz. It's not there. Aber das ist nicht auf Christus schauen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is depending on his finished work. Sondern sich auf sein fertiges Werk verlassen. That is how we look unto heaven. So schauen wir in den Himmel. That is how we remember heaven. So erinnern wir uns an den Himmel. Praise the Lord. Hallelujah. In everything, Christ look unto heaven. In allem hat Jesus Christus in den Himmel geschaut. Amen. When he spoke to the fig tree, for example, als er zu dem Feigenbaum gesprochen, he commanded it. Hat ihm befohlen. Are you getting it? Remember that place. Erinnert euch Are you getting Stelle? It? He spoke to it. No man eat from you any longer. Niemand mehr. He caused that tree from the root. Hat diesen Baum verflucht von der Wurzel aus. I hope you understand. He did not stand there and be looking at it if it work or not. Hat sich da hingestellt und hat dann die Pflanze beobachtet, wie sie jetzt reagiert nach diesen Worten. He just left. Ist einfach gegangen. Because once he speaks, is final. Denn wenn er spricht, ist es endgültig. Because himself and his father, they are well connected. Er und sein Vater, sie sind gut verbunden. Are you connected with Christ? Bist du verbunden mit Christus? It's only through his finished work you are connected completely with him. Nur durch das fertige Werk bist du mit Jesus Christus verbunden. If you are well connected with him, you will never doubt your prayer. Wenn du wirklich verbunden bist mit dem Herrn, dann wirst du dein Gebet niemals anzweifeln. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. After speaking to the tree, he left. Nachdem it was the next war, day that they were coming. Und am nächsten Tag, and now Peter now called his attention to it. Als sie an diesem Baum vorbeigegangen sind, hat Petrus dann ihn auf diesen Baum aufmerksam gemacht. He said, look at the tree that you cut yesterday. Schau look at an, it. He's dead. Er ist wirklich tot. It's dried up. Er ist from the root. Von der Wurzel aus. This is what you know, even. You know, he was not going there and be looking. You know, after prayer, just believe. Just allow the finished work to be everything. Jesus ist nicht dahin gegangen, finish it. Um sich da nochmal zu versichern oder war nicht überrascht darüber. Praise the Lord. Ja, nach dem Gebet glauben wir einfach. Amen. Amen. And he now said, if you speak to the mountain, I doubt not. Wenn du zum Berg sprichst und nicht zweifelst in deinem Remember, Herzen. I hope you get it. Mm-hmm. And doubt not. Nicht in deinem Herzen zweifelst. Ah, you get it. Mm-hmm. He's going to do it, we make you doubt. He has done it, you will never doubt. Zu glauben, dass er es tun wird, wird Raum für Zweifel bringen. Aber zu glauben, dass er es schon getan hat, da ist kein Raum für Zweifel. Mm-hmm. Es ist schon geschehen. Is somebody getting it? Once you speak to it, you believe it's a done deal. And not he's going to do it. Praise the Lord. Hallelujah. No matter the situation, no matter the pain. Remember Mark 9 we went to on Sunday. After praying to he prayed for that boy. And that boy he felt them as if that boy was dead. And people thought he was dead. It's not finished until Christ says finished. Tot. Aber Leute haben sogar gelacht. Oder das nicht ernst genommen, aber es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. You have the final say. Du hast das letzte Because Wort. Christ have the final Weil say. Weil Christus Jesus das letzte Wort hat. Amen. Amen. He acted on his prayer. Er hat nach seinem Gebet gehandelt. He was not in fear. Nicht nach der He Masse. Never doubt. Nicht nach der Reaktion. If you speak to the mountain, doubt not. Wenn du zum Berg sprichst, dann zweifle nicht. Don't allow any situation to make you doubt. Lass nicht zu Situationen, Reaktionen dich zum Zweifeln bringen. Anything can go worse. Can even worse. Werden sogar. That it was does not mean that is the end. Aber das heißt, dass das Ende ist. Satan is just showing his final power. Der Satan zeigt einfach nur seinen Ärmel, seine endgültige Kraft zeigt er einfach nur. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He never bothered about the outward results. Er hat sich niemals after speaking to that tree. Um das äußere Ergebnis, nachdem er zu diesem Baum beispielsweise gesprochen hat. Because he knows heaven never fails. Denn er weiß, dass der Himmel niemals versagt. Amen. Because he said, "Don't do." Denn es ist schon geschehen. You know, we are surprised when things are working. Wir sind überrascht, wenn Dinge funktionieren. You can see action changing, everything changing. Mm. Jesus did not say, "Wow, see the tree, wow." That was not a wow. Jesus hat nicht wow geschrien, als dass das passiert ist. Da gab's wow. It was Peter that was wow. Petrus war am Durchdrehen. Er war überrascht und schockiert und verwundert. Jesus was not surprised. Aber Jesus war nicht verwundert. If you are surprised, you have a hardy heart. Wenn du verwundert, überrascht bist, hast du ein verhärtetes Herz. Praise the Lord. Halleluja. We should destroy that hardy heart away from us. Amen. Hardy heart that will tell us when things are good is then we say thank you Jesus. When we sell in the market very well, then we say thank you Jesus. You can see your joy when you sell and when you did not sell. They are different. That's a hardy heart. Diesen Unterschied sehen kann, wenn der Tag in Anführungszeichen gut lief und dann schlecht lief, weil nicht so viel verkauft worden ist, das ist ein verhärtetes Herz. Are you getting it? Ja, situationsabhängig. Ja. Any result, any report is Christ. Jegliches Resultat, jegliches Ergebnis ist Jesus Christus. You remember when he told that lady, he said, I am the resurrection. Ihr wisst, als er zu dieser Frau gesagt hat, ich bin die Auferstehung. Are you getting it? And the lady said, He said, Lazarus was dead 4 days ago. Mm. You remember the place? Yes. She's dead 4 days ago. Mm. He's dead 4 days ago. And Jesus said, I am the resurrection. Days never matter once it comes to me. Time never matter. If even they are taking him to bury ground, I'm the resurrection. Mm. If even he's sick, I am the resurrection. Amen. If even he's already in the grave, I am the resurrection. Amen. Und diese Frau hat zu ihm gesagt, dass Lazarus schon so lange im Grab ist, mehrere Tage und sicherlich schon riecht. Aber der Herr sagt, ich bin die Auferstehung. Selbst wenn sie gerade auf dem Weg zum Friedhof sind, er ist die Auferstehung. Selbst wenn sie ihn verbuddelt haben, er ist immer noch die Auferstehung. Any situation is he. Jegliche Situation, er ist die Auferstehung. Are you getting it? Amen. Even the Old Testament. Das ist ein altes Bündnis. They set up fire. Sie haben ein Feuer gemacht. I remember that king. The three Hebrew boys. With the three Hebrew boys. Mit den drei Hebräern. Are you getting it? They set up fire. With the fire and outside fire, he is Christ. Amen. Im Feuer, inside and outside. Feuer, it was both. War er ihr Schutz? War er da? War er ihre Gegenwart? Amen. Yeah. That is so that the problem gets worse does not mean it's not there. Yeah. He is right there. Schlimmer wird, heißt es, dass er nicht da ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope somebody is getting it. Amen. Once it's getting worse, people are giving up. Wenn es schlimmer wird, geben Menschen auf. People are withdrawing. Die Leute ziehen sich zurück. There's fear everywhere. Angst herrscht überall. Let us just leave. Lass uns einfach gehen. Let us just give up. Lass uns einfach aufgeben. Praise the Lord. Hallelujah. I thank the Lord for the three Hebrew boys. Ich danke dem Herrn für die drei hebräischen Jungs. He said for us to live is Christ and to die is gain. Die auch just like Paul gesagt haben, Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn, so wie Paulus es gesagt hat. Are you getting it? Mm. Anyone could save them when it was before the fire. Mm. Anybody can save them. But inside the fire, you know, sometimes we don't allow the Lord to do his job. Weil jeder kann einen vor dem Feuer bewahren, aber niemand kann im Feuer bewahren. Praise the Lord. Amen. You know, parents can come and be begging the king. Eltern können zu Kreuze kriechen und versuchen zu betteln und zu betteln. The king's friends can come and be begging. Und Freunde vom König können sagen, don't drop them. But inside that fire, aber wenn die the impossibility schon da drin sind, unmöglich. He said, with me, all things are possible. Aber der Herr sagt, mit ihm ist alles möglich. Let us believe him and trust him. Lass uns ihm glauben und ihm vertrauen. Trust him, please. Vertraut ihm. Amen. Remind yourself, allow the Holy Spirit to be the reminder of that is finished work for you both day and night. Dass der Heilige Geist Tag und Nacht an das fertige Werk von Jesus Christus erinnert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was unshakable. Jesus war unantastbar, war unerschütterlich. Because he knew that heaven never failed. Er wusste, dass der Himmel niemals versagt. That he knew that he was well connected with his Father. Dass er gut verbunden war mit seinem Vater. He said, as his Father sent him, so also he sent us. So wie sein Vater ihn gesandt hat, so sandt er uns. Are we connected with him? Sind wir aber verbunden mit ihm? It's only through his finished work we are connected. We're connected. Is somebody getting it? Hallelujah. It's like, you know, well, if you want to on this ventilator or this fan, are you getting it? Mm. If it is not well connected, He can never earn. There's not that connection. That connection is his finished work. Ja, wie dieser Ventilator, wenn er nicht angestöpselt ist, dann kann er noch so neu sein, er wird nicht angehen. Deswegen diese Verbindung ist so wichtig. Praise the Lord. Halleluja. The outward result or report. Und diese Verbindung ist das fertige Werk. Does not matter once you come to Christ. Das äußerliche Ergebnis oder der äußerliche Bericht is everything. Zählt nicht, wenn es um Christus he's geht. Just all. Denn er steht da drüber, er ist alles. Amen. Amen. Pass or fail, he's all. Bestehen oder nicht bestehen, er ist Christus, er ist alles. Praise the Lord. If the world knows this, they will be free from stress. Wenn die Welt das wüsste, wäre sie frei von Stress. They will be free from panic. Frei von Panik. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Let me remind you of Philippians 4:4. Lass mich euch an Philippa 4:4 Philippians 4. Let me remind you of something here. We pray in thanksgiving. Wir beten in Danksagung. Are you getting it? He said, with thanksgiving, let your requests be made. Mit Danksagung soll unser thanking him for his finished work. Soll unser Anliegen zum Herrn gebracht werden. Are you getting it? Thanking him for his finished work. Ihm danken für sein fertiges Werk. Praise the Lord. Halleluja. That's how everything is done. So wird so ist alles getan. Amen. Amen. We pray in thanksgiving. Wir beten in Danksagung. And not in murmuring. Und nicht in Meckern. And not in crying. Nicht im Weinen. And not in begging. Nicht im Betteln. Can remember when we were in Nigeria years ago. Jahrelang, vor vielen Jahren noch in Nigeria waren. The church we were going, I was going to. Die Gemeinde, die ich dort besucht habe. People cried to beg God for things. Gott angebettelt für Dinge. I was always looking at them and saying, is this God so wicked? Ich habe diese Menschen mir angeschaut und mir gedacht, ist dieser Gott so bösartig, dass er... They will cry and cry faster, faster, faster, faster, cry, weeping. Sie weinen und fasten. You did it for Moses, why don't you do it for me? Sagen, you did it for Daniel, why did you not do it for me? Du tust es nicht für mich, du hast es für Daniel getan, du tust es nicht für mich. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of heaven does not work with sentiment. Aber das Königreich von Christus Jesus arbeitet nicht durch Mitleid, but with principle. Sondern durch Prinzipien. Amen. Amen. It is not who cry most. Es geht nicht um wer am meisten weint, wer am bemitleidendsten ist. It's like this door, for example. Diese Tür beispielsweise. It has a key. Es hat einen Schlüssel. And that key, no matter how many keys you have. Egal wie viele Schlüssel du hast. If the right key is not there, the door will never be opened if it is locked. Für sich nicht öffnen, wenn sie verschlossen ist. That's the principle. Das ist das Prinzip. The principle is that you use the right key to open it, then it's open. Es gibt einen richtigen Schlüssel. And not the wrong key. Und keinen anderen. Is somebody getting it? People use wrong key. Leute benutzen falsche Schlüssel. They beg and beg and beg. Betten und betten und they cry and cry and cry. They fast and fast and fast. It is not who cry most. Es geht nicht um wer am meisten weint. Or who can beg. Wer am besten betteln kann. Beg very well. Amen. The Christian. Not the love one place. Let me see. Sie lieben eine Stelle. Oh, Matthew 7. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 7. They love here so much. Sie lieben diese Stelle so sehr. Ask, it shall be given unto you. Seek, it shall be. Knock, it shall be opened. They love you so much. Sie lieben diese Stelle, wo steht, klopft und es wird aufgetan. Yes, Matthew 7, fragt, verse 7. Bittet und es wird euch gegeben. Look at it. Matthäus 7. Praise the Lord. Halleluja. Ask and it shall be given unto you. Seek, you shall find. Knock and it shall be open unto you. That is their life. Das ist ihr Leben. The life of a servant. Das Leben eines Knechtes. Servant beg and Knechte not sons. Bitte, aber nicht Söhne. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Peter walk on the sea. Petrus auf oh mein Gott. Petrus ist aus dem Wasser gelaufen. Praise the Lord. There was nothing like go and fast and pray before you walk on the sea. Es gab kein just like Papa said on Sunday. Wo du auf dem Wasser laufen kannst. The centurion man. Der römische Hauptmann. He says, speak the word only. Sprich das Wort nur. My daughter or my servant or whoever is healed. Mein Knecht oder mein Sohn oder meine Tochter ist geheilt. Amen. Just speak the word. Sprich einfach nur das your Wort. Your word is enough. Dein Wort reicht. I believe your word. Ich glaube an dein Wort. Today is I believe your finished work. Amen. Und heute heißt es, ich glaube an dein fertiges Werk. Amen. Amen. He did, you know, Jesus did not say you must fast and pray. Jesus hat gesagt, du musst fasten und beten. Amen. Until then, things that child will be healed. Bis das Kind geheilt ist. What about the woman with issue of blood? Aber die Frau mit den Blutungen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, if I can touch him. Gesagt, wenn ich ihn nur berühren kann. Because his problem, that woman's problem was the problem of touching. Weil das Problem dieser Frau war das Problem der Berührung. Nobody there touch her, or she touches somebody berühren. Because of her problem. Und sie durfte auch niemanden was, berühren wegen diesem Problem. Are you getting wegen dieser Unreinheit. It was forbidden. Es war verboten. Then she now said, if I can touch the garment. Ich sag, wenn ich ihn am Gewand anfassen no fasting and prayer. Nicht gefasst und gebeten, that people just use for everything today. Leute für alles nutzen. It's everything for them. Ist alles für sie. And they never allow Christ, you know, to just penetrate. Und sie lassen nicht zu, dass Jesus Christus durchdringt. They never allow him, they never allow him to change their life. Dass er ihr Leben verändert. Amen. Amen. No, what the woman with issue of blood, there was nothing like what they call fasting and prayer. Bei der Frau mit Blutung, da gab's kein Fasten und Beten vorher. Amen. You know, Peter, Paul, they were not beggars. Paulus, waren keine they never begged the Lord to give them something. Sie haben den Herrn nicht angebettet, ihnen etwas zu geben. Are you getting it? Mm. Have you found a place in the Bible where Paul was busy begging? Hast du eine Stelle gesehen, wo Paulus or Peter begging the Lord? War, they believe it. Glauben, are you getting it? They believe and depend on his finished work. Verlassen auf das fertige Werk. Amen. Amen. The new is different. Das Neue ist anders. From the old. Als das in everything. In allem. And in all things. Including prayer. Besonders auch im Gebet. Amen. The old prayer. Das alte Gebet. The beg. Da bettelt man. Because servant beg. Weil Knechte betteln. Remember, they were servant. Erinnert euch dran, sie waren. Is somebody getting it? Knechte. Servant beg. Ein but they knew. Aber am neuen. The Bible said we are sons. Sagt die, wir sind Söhne. Amen. Stop living like a servant. Hör auf, wie live ein like a son that you are. If you are truly saved. Wie ein Sohn, wenn du wahrhaftig errettet bist. We are sons and not servants. Wir sind Söhne und nicht Knechte. We are under grace and not under law. Wir sind unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Are you getting it? We are depending on his finished work and not he's going to do it. Wir verlassen uns auf sein fertiges Werk und nicht auf er wird es irgendwann machen. We are depending on his finished work and not on our finished work. Wir verlassen uns auf sein fertiges Werk, nicht auf unser fertiges Werk. Are you getting it? And not on ourselves. Nicht auf uns. Depending on him. Und auf ihn verlassen. Is are you getting it? Darum geht's. What belongs to the Father belongs to the Son. Dem Vater gehört dem Sohn. Under grace, you are his son. Unter der Gnade bist du der Sohn. Because you depend on his finished work. Weil du dich auf das fertige Werk verlässt. Under law, under the law, you are. Unter dem Gesetz, you are his servant. Bist du ein Knecht. Let me put it this way, under Ten Commandments. Unter den Zehn Geboten. Are you getting it? You remain a servant forever. Bleibst du ein until Knecht you immer. Change. Erst wenn du dich verändern lässt. Until you repent. Bis du Buße tust. Are you getting it? And now allow him to come into your life. Und zulässt, dass er in dein Leben kommt. Amen. Under Ten Commandments, you remain a servant because you reject. You are rejecting his finished work. Unter den Zehn Geboten bleibst du ein Knecht, weil du das fertige Werk verweigerst. You are either under his grace or you are under Moses' law. Unter seiner Gnade oder there's no number three. Mose. The system of the whole world is Moses' law. Das System dieser Welt ist das Gesetz von Mose. Are you getting it? Mm-hmm. If you pass in the school, your mother loves you. If you fail, will tell you Olodo. Wenn you know what is Olodo? In der Schule gut wirst, dann wirst du von deiner Familie, von deinen Eltern geliebt. Aber wenn du schlecht bist in der Schule, wirst du als Idiot bezeichnet. Are you getting it? Ah. Praise the Lord. Praise the Lord. You can never be on that boat. Du kannst nie unter beiden sein. You choose du entscheidest, where you belong. Wohin du gehörst. Under Christ's grace. Unter der Gnade von Christus Jesus. Or under you. Oder unter dir. Amen. Amen. What is the time? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Still have some few minutes. Praise the Lord. Hallelujah. Praying under law. unter dem Gesetz beten. And they are fasting under law. Und das Fasten im Gesetz. Are evil before Christ. Sind bösartig vor dem Herrn. Amen. In Matthew 5:5. Matthäus 5:5. He said they love to pray. Steht, sie lieben es zu beten. They love to pray. Zu beten. You know, somebody tell you, I just love to pray. Wenn jemand sagt, ich liebe es einfach zu beten. It's as if he's doing God a favor. Sieht so aus, als ob er Gott einen Gefallen tut. You get it? I just love to pray. You just say, ah, this man, a prayer warrior. Talk, said tongue talker. How do they call it? Talking tongue. Person als Praise the Lord. Zungensprachler. Praise the Lord. Hallelujah. He said they love to pray. Er sagt, sie lieben es zu beten. They also fast always. Und sie fasten in Matthew ständig. 9, verse 14. In Matthäus 9, Vers 14 lesen wir das. Are you getting it? The Pharisees, you know. Pharisäer. Let's go to Matthew 9. Matthäus 9. Verse 14. 14. They came to him, the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not? They are so fast. You have now. Are you getting it? Remember this period. It's not the period of the flesh. Nicht die Zeit des Fleisches, but the period of the Spirit. Also, sondern die Zeit des Geistes. He said, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln. Amen. Amen. Let's go to Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. First of all, go to Luke 11. Lukas 11 erstmal. Luke 11. Lukas 11. Praise the Lord. Alleluia. On verse 1. Eins. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Has John also taught his disciples? You must learn how to pray. Muss lernen, wie man betet. Amen. Praying under his grace and not Gnade under law. Nicht unter, im Gesetz. Amen. Praying and depending on his finished work. Beten und sich auf das fertige Werk. That is how you pray under grace. So betest du unter Gnade. Praise the Lord. Amen. Amen. Now go to Matthew 6. Matthew 6. Praise the Lord. Oh, yeah. From verse 5. Matthew 6, from verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray. Amen. Standing in the synagogue and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. It's not about people seeing them. Didn't you mention them? This period. In that part. Are you getting it? Mm-hmm. It's not about people seeing them. Didn't you mention them? It's your prayer based on his finished work. So, basierend auf das fertige Werk, oder nicht? Are you getting it? If your prayer is always based on his finished work, Wenn dein Gebet immer auf das fertige Werk basiert, the Holy Ghost will guide you when to pray. Wird der Heilige Geist dich auch leiten, wann und what to pray. Du beten hast und wie und was du zu when to pray, if you're on the street. Auf der Straße ist, über egal wo. Are you getting it? Because the Holy Ghost is always after the finished work of Christ. Denn der Heilige Geist ist immer hinter dem fertigen Werk von Jesus Christus her. Verse 6. But thou, when thou pray, enter into the closet. And when thou hast shut the door, pray to the Father which is in secret. And the Father will see it in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Praise the Lord. We don't pray like that. It's the Holy Ghost that is in charge of our prayer. It can be long, it can be short. He's the one doing it. We never do anything without him. Are you getting it? Remember, he said it himself. He said, without him, we cannot even pray. Amen. Verse 8. Be not ye therefore like unto them. Don't pray like them. But your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Praise the Lord. Don't pray like them. And don't fast like them. Amen. Don't sound the trumpet like them. We sound the trumpet. We sound trumpet a lot. We tell people, even in Trodem, we sound trumpet. You know our trumpet. You know our trumpet is dead. Only Christ Jesus can save. We sound trumpet. Our trumpet is based on his finished work. Amen. Don't sound the prophet, the trumpet. That they sound. Lasse nicht die gleiche Glocke erklingen wie sie. Amen. And here it's not about praying in secret or openly. Hier geht's auch nicht um im Verborgenen beten oder öffentlich zu beten. Or if you read it from one, it talks about blessing. Oder segnen. Are you getting it? Giving arm. Menschen. Are you getting it? Or blessing, or going, or giving things to people, or to the church, oder Gemeinde geben. Secretly. Or openly. Verborgen oder öffentlich. Is somebody getting it? Is it based on his finished work? Die Frage ist, basiert es auf das fertige Werk, seine Aktion? Are you getting it? Is your motive Christ Jesus? Are you getting it? Only three people know your motive. Nur drei Leute kennen dein Motiv. You, Christ, and Satan. Nur Christus und der Satan. No matter how you hide, egal wie sehr du es versteckst, you hide whatever you are doing. It is not hidden from you. It is not hidden from Christ. It is not hidden from Satan. Are you getting it? In James 4, it says, you ask, but you receive not. Are you getting it? Why? To consume it on yourself. Für euch selbst, euer Fleisch sozusagen verspeisen wollt. Amen. It's not about his finished work. Es geht nicht um das fertige Werk von Jesus. Amen. Es geht um if it is about him. Aber wenn es um ihn ging. Praise the Lord. Halleluja. You will never ask. You will never, you don't even, he said, look at here, he said, your Father know what you need before you even ask. Euer Vater weiß, was ihr in braucht, this very place. Lesen wir hier in dieser Stelle. Are you getting it? Praise the Lord. That's verse 8. In Vers 8 steht das. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Amen. Him. He's a good father. Er ist ein guter Vater, der seine praise Kinder the Lord. Seine Kinder kennt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We close with James 4. Jakobus 4. Praise the Lord. Hallelujah. James 4. Jakobus 4. Vers 3. 3. You ask and receive not, because you ask amiss. Why are you asking? Warum bittet ihr? Is it all about Christ? Geht es um Christus in allem? Why are you asking? Your motive, dein Motiv, depend on his finished work. Basiert auf sein fertiges Werk. That is how you can have his own motive. So kannst du sein Motiv haben. Are you getting it? Amen. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. In your prayer, in deinem Gebet, you ask and receive not. Bittest du empfängst Why? Nicht. Wieso? Because you ask amiss. Weil ihr vergeblich bittet. You ask under law, unter dem Gesetz, and not under grace. Nicht in der Gnade. Under law is to consume it upon yourself. Gesetz ist das da, für dich selbst ist zu vergeuden. Are you getting it? Why are you doing more job? Warum arbeitest du mehr? Is it about you or about Christ? Geht es um dich oder geht es um Christus? Are you getting it? Why are you working? You know, why do you need money? Warum brauchst du Geld? Is it that grace or law? Ist entweder Gnade oder Gesetz? Is it about you or about him? Oder geht es um ihn? Is it that grace? Entweder ist es Gnade or law? Oder Gesetz? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The only true God never hear you. He hears Jesus. Der einzige wahrhaftige Gott, der hört nicht dich, der hört Jesus Christus. He hears his son. Er hört seinen Sohn. Amen. Amen. Because no one can please him. Denn niemand kann ihm gefallen. It is his son that pleases him. Sein Sohn gefällt ihm. It is the finished work of his son that pleases him. Das fertige Werk von Jesus Christus gefällt. That is Isaiah 53. Ich lese in Jesaja 3. He paid all and he was satisfied. Er hat alles bezahlt und er war zufriedengestellt. We stop here. Amen. Praise the Lord. He paid all and he was satisfied. Er hat alles bezahlt und war zufrieden. Amen. Amen. That's Isaiah 53, verse 10 and 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said he pleased him to bruise him. Es hat ihm gefallen, ihn zu zerbrechen. He pleased the Lord. Hat den Herrn gefallen, ihn zu zerschlagen. He pleased the only, he pleased his father, hat seinen Vater gefallen, for us. Amen. You know, Enoch pleased God. Enoch hat, you remember that? Gefallen. In the book of Hebrew. Mm-hmm. Hebrew 11:5. Enoch pleased God. Enoch hat dem Herrn gefallen. Enoch pleasing God and our pleasing God are two different pleasing gods. Enoch, der dem Herrn gefallen, we start from there on Sunday. Und wir, die dem Herrn gefallen, sind das gleiche. Are you getting it? Enoch pleased God. It's Enoch that pleased God. Enoch, der our gefallen, pleasing God is Christ. Aber and not we. Unser, dass Gott, wir Gott gefallen, ist nicht von uns abhängig, sondern auf das fertige Werk von Jesus Christus allein basierend. Praise the Lord. Halleluja. Amen. So please, dear.